Erster ein Lied von David für den Chef der Musik. Zweiter Gott steht auf. Seine Feinde laufen weg. Wer Gott hasst, flieht vor ihm. Dritter die Feinde verschwinden wie Rauch. Sie schmelzen wie Wachs im Feuer. Böse Menschen sterben vor Gott. Vierter aber die guten Menschen freuen sich. Sie sind sehr glücklich vor Gott. Sie singen frohe Lieder. Fünfter singt für Gott. Lobt seinen Namen. Er reist durch die Wüste. Sein Name ist Herr. Freut euch vor ihm. Sechster Gott ist ein Vater für Kinder ohne Eltern. Er hilft Frauen ohne Ehemänner. Gott wohnt an einem heiligen Ort. Siebter Gott gibt einsamen Menschen ein Zuhause. Er macht Gefangene frei. Aber böse Menschen müssen im trockenen Land bleiben. Achter Gott, du bist vor deinem Volk gegangen. Du bist durch die Wüste gelaufen. Neunter die Erde hat gezittert. Regen kam aus dem Himmel vor Gott. Auch der Berg Sinai zitterte vor dem Gott von Israel. Zehnter Gott, du hast viel Regen geschickt. Dein Land war trocken. Du hast es wieder gesund gemacht. Elfter dein Volk hat dort gewohnt. Du bist gut zu den armen Menschen. Zwölfter der Herr spricht ein Wort. Viele Frauen erzählen die gute Nachricht vom Sieg. Dreizehnter die Könige und ihre Soldaten laufen weg. Die Frauen teilen die Sachen der Feinde auf. Vierzehnter bleibt ihr bei den Schafen? Die Flügel der Taube glänzen wie Silber und Gold. Fünfzehnter Gott hat die Könige weggejagt. Es war wie weißer Schnee auf dem Berg Zalmon. Sechzehnter der Berg Bazan ist ein hoher Berg Gottes. Er hat viele Gipfel. Siebzehnter warum schaut ihr böse, ihr hohen Berge? Gott will auf diesem Berg wohnen. Der Herr bleibt dort für immer. Achtzehnter Gott hat sehr viele Wagen. Es sind viele Tausende. Der Herr kommt vom Sinai in sein Haus. Neunzehnter du bist nach oben gegangen. Du hast Gefangene mitgenommen. Du hast Geschenke von Menschen bekommen. Auch böse Menschen wohnen bei Gott. Zwanzigster wir loben den Herrn. Er hilft uns jeden Tag. Gott rettet uns. Einundzwanzigster unser Gott ist ein Gott, der hilft. Der Herr rettet uns vor dem Tod. 22. Gott schlägt seine Feinde auf den Kopf. Er bestraft die Menschen, die Böses tun. 23. Der Herr sagt, ich hole sie aus Bazan zurück. Ich hole sie aus dem tiefen Meer. 24. Du wirst deine Füße in das Blut der Feinde setzen. Sogar die Hunde bekommen etwas ab. 25. Alle sehen deinen Weg, mein Gott. Mein König geht in sein heiliges Haus. 26. Die Sänger gehen zuerst. Dann kommen die Musiker. Junge Frauen spielen kleine Trommeln. 27. Lobt Gott in der großen Gruppe. Lobt den Herrn, ihr Leute aus Israel. 28. Dort ist Benjamin, der Jüngste. Dort sind die Chefs von Juda. Auch die Chefs von Sebulon und Naphtali sind da. 29. Gott, zeig deine Macht. Mach uns stark, so wie früher. 30. Könige bringen dir Geschenke nach Jerusalem. Sie kommen zu deinem Tempel. 31. Bestrafe die wilden Tiere im Schilf. Bestrafe die stolzen Völker. Verjage die Menschen, die Krieg lieben. 32. Boten kommen aus Ägypten. Die Menschen aus Kusch beten zu Gott. 33. Ihr Länder auf der Erde, singt für Gott. Singt Lieder für den Herrn. 34. Er fährt durch den alten Himmel. Er spricht mit einer lauten Stimme. Seine Stimme ist sehr stark. 35. sagt allen, Gott ist mächtig. Er ist der König über Israel. Seine Kraft ist in den Wolken. 36. Gott ist wunderbar in seinem Haus. Der Gott von Israel gibt seinem Volk Kraft. Wir loben Gott.